Hallo und herzlich willkommen zu Pordnungswidrig, dem Podcast für Verkehrsteilnehmer und Leute, die es gern werden möchten. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an, ohne große Umschweife, direkt rein ins Thema. Heute ist die Folge 6 von Pordnungswidrig angesagt und damit der Paragraph 5 der Straßenverkehrsordnung. Und dieser sehr spannende Paragraph beschäftigt sich mit dem Thema Überholen. Ich fange wieder an, indem ich das Ganze einmal vorlese. Geht los. Paragraph 5. Überholen. Es ist links zu überholen. Absatz 2. Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. Absatz 3. Das Überholen ist unzulässig. Erstens bei unklarer Verkehrslage oder zweitens, wenn es durch ein angeordnetes Verkehrszeichen untersagt ist. Absatz 3 Anton. Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen führt, darf unbeschadet sonstiger Überholverbote nicht überholen, wenn die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter beträgt. Absatz 4. Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Beim Überholen muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß gehenden und den Radfahrenden, eingehalten werden. Wer überholt, muss sich so bald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Wer überholt, darf dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindern. Absatz 4 Anton. Das Ausscheren zum Überholen und das Wiedereinordnen sind rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Absatz 5. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf das Überholen durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden. Wird mit Fernlicht geblinkt, dürfen entgegenkommende Fahrzeuge nicht geblendet werden. Absatz 6. Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss die Geschwindigkeit an geeigneter Stelle ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so mehrere unmittelbar folgende Fahrzeugen das Überholen möglich ist. Hierzu können auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch genommen werden. Das gilt nicht auf Autobahnen. Absatz 7. Wer seine Absicht, nach links abzubiegen, ankündigt und sich eingeordnet hat, ist rechts zu überholen. Schienenfahrzeuge sind rechts zu überholen? Nur, wer das nicht kann, weil die Schienen zu weit rechts liegen, darf links überholen. Auf Fahrbahnen für eine Richtung dürfen Schienenfahrzeuge auch links überholt werden. Absatz 8. Ist ausreichender Freiraum vorhanden, dürfen Radfahrende und Mofa-Fahrende die Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen. Genau. Das soll es zum Vorlesen erstmal gewesen sein. Jetzt kommen wir zu den Erläuterungen. Also ich denke mal, zum Absatz 1 gibt es relativ wenig zu sagen. Es ist links zu überholen. Punkt. Ja, mehr kann man da, glaube ich, nicht. Also mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen. Beim Absatz 2 sieht das Ganze schon etwas anders aus. Das war ja der folgende. Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. Kleine Erläuterung zu Satz 1. Das Überholen darf dann nur begonnen werden, wenn man die Strecke, die man zum Überholen benötigt, komplett übersehen kann. Und selbst wenn jetzt Gegenverkehr auftauchen sollte, der also ganz normal die Strecke entlang fährt, darf dieser nicht behindert werden. Das heißt also, man muss sozusagen noch die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs einigermaßen mit einkalkulieren und muss die Strecke also ein ganzes Stückchen länger planen, also länger vorausschauen, als man eigentlich für den Überholvorgang benötigt. Wer jetzt quasi dann nur die Strecke, die er braucht, zum Überholen einplant und dann am Ende dieses Stücks zum Beispiel durch Zufall eine Kurve, der verstößt gegen die Regel, weil er nun durch Zufall in dem Moment nichts in seine Kurve, in diesen Abschnitt reingefahren ist, den er sich ausgedacht hat, den er jetzt zum Überholen braucht. Das war also Zufall, dass da nichts reingefahren ist. Und deswegen verstößt er ja quasi gegen diese Vorschrift. Wer jetzt überholen möchte, der darf sich auch nicht auf das Winken von jemandem verlassen, der einem an sich vorbei winkt. Oder zum Beispiel, die Brummifahrer machen das recht gern, dass sie rechts blinken und halt langsamer werden, um als Zeichen halt, dass sie jetzt überholt werden können. Ja, darauf darf man sich natürlich nicht verlassen. So, nächster interessanter Punkt wäre, es steht ja drin im Satz 2, zu dem wir jetzt kommen, dass mit wesentlich höherer Geschwindigkeit zu überholen ist. Aber was ist denn nun wesentlich höhere Geschwindigkeit? Ich habe jetzt da in der Rechtsprechung nichts gefunden, was jetzt da einen festen Wert vorgibt. Zum Beispiel 20 km/h sind immer eine wesentlich höhere Geschwindigkeit. Es gibt da also keinen festen Wert. Der Überholvorgang darf im Einzelfall nur nicht zu lang dauern, um den restlichen Verkehr, der hinter dem Überholenden kommt, über Gebühr zu behindern. Das habe ich jetzt mal so gefunden. Ein Beispiel: Wenn jetzt zum Beispiel der Überholvorgang von einem LKW 1200 Meter dauert, dann war die Geschwindigkeit zu gering, ja, um dass man da mal eine Größenordnung hat. Und das hat das Amtsgericht Lüdinghausen entschieden. Man verstößt immer dann gegen Satz 2, wenn der Verkehrsfluss durch einen solchen LKW-Überholvorgang unangemessen behindert wird. Ein LKW-Überholvorgang sollte nicht länger als 45 Sekunden dauern. Na, hier an die Kollegen vom Truckercast, könnt ihr ja mal mitstoppen. Genau, das hat das Oberlandesgericht in Hamm entschieden. Wobei ich schon so mitbekommen habe, dass das Oberlandesgericht Hamm bekannt ist für komische Rechtsprechung. Also. Okay, dann kommen wir mal zum Absatz Nummer 3. Wann ist das Überholen unzulässig? Ich lese den Absatz, ich lese ihn nicht nochmal vor. Das Überholen ist unzulässig. Erstens steht drin, bei unklarer Verkehrslage. Beispiele für eine unklare Verkehrslage können sein, wenn ich jetzt die Strecke, die ich zum Überholen benötige, nicht voll übersehen kann. Zweitens, der Überholwillige sieht nicht, ob vor dem, den er überholen will, eine Lücke von zweimal dem Sicherheitsabstand vorhanden ist. Ja, weil wenn er darf ja dem, denjenigen, den er überholt, nicht in seinen Sicherheitsabstand reinfahren. Und wenn er ihm reinfährt, dann muss er innerhalb von kürzester Zeit dafür sorgen, dass hinter ihm wieder ausreichend Abstand zu dem ist, den er überholt hat. Wartende Fahrzeugreihe wird überholt in der Hoffnung, dass sich weiter vorne eine Lücke zum Einscheren findet. Dann darf man auch nicht überholen, ja, weil man muss ja wissen, wo man wieder rein kann. Ja, man muss ja die Strecke übersehen können. Ja, so, der nächste Punkt, der ist sehr interessant. Man darf ebenfalls nicht überholen, wenn die Möglichkeit besteht, dass derjenige, der vor einem selbst fährt, auch überholen will und deswegen ausschert. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf bestimmt. Beispiel hier, Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor. Ja, und da fängt halt nicht der Erste an zu überholen, sondern von, was weiß ich, 10. Stelle fängt halt einer an, mit einem schnellen Auto zu überholen. Und das ist auch unzulässig. Und überholen ist weiterhin verboten an Fußgängerüberwegen. Ja, viel zu gefährlich. Ja, diese Aufzählung ist es natürlich nicht abschließend, aber es sind schon mal so ein paar Punkte, die man mal im Kopf behalten kann. Dann zweitens, wo ist das Überholen noch unzulässig? Wenn es durch ein angeordnetes Verkehrszeichen untersagt ist. Ja, ihr kennt alle die Überholverbotsverkehrszeichen. Der Überholvorgang, wenn man jetzt also anfängt und man kommt zum Beispiel an das Verkehrszeichen Überholverbot und dann unten drunter das Zusatzzeichen 200 Meter. Das heißt ja, in 200 Metern geht das Überholverbot los. Und wenn man jetzt länger als diese 200 Meter braucht, dann darf man auch nicht anfangen zu überholen, weil der Überholvorgang bereits vor diesem Verkehrszeichen abgeschlossen sein muss. Das hat der Bundesgerichtshof so entschieden. Okay, beim nächsten Absatz, dem Absatz 3 Anton, geht es wieder um die Brummifahrer. Also um die Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 7,5 Tonnen. Die dürfen bei Schneefall oder Regen und einer Sichtweite von Nebel noch und bei einer Sichtweite von weniger als 50 Meter nicht überholen. Das wurde eingeführt, weil besonders auf Autobahnen das Überholverbot bei schlechter Sicht und die geringe Geschwindigkeit nicht eingehalten wurden. Weiterhin lässt sich das Überholverbot somit auch leichter überwachen. Dann der Absatz Nummer 4 war der folgende: Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß gehenden und den zu Rad fahrenden, eingehalten werden. Wer überholt, muss sich so bald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Wer überholt, darf dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindern. Also man darf ihn, ja, genau. Okay, Satz 1. Wer von hinten kommt, hat Vorrang und darf nicht gefährdet werden, also nicht zu einer starken Bremsung gezwungen werden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, ich muss ja natürlich gucken, ob jemand von hinten kommt, bevor ich ausschere zum Überholen, und dann muss ich halt schauen, ist der noch weit genug weg oder nicht, oder wie jetzt. Okay, dann noch ein Beispiel. Nähert sich einem Verkehrsteilnehmer, der überholt werden soll. Also zum Beispiel ein Traktor. Dem nähert sich ein schnelleres Fahrzeug von hinten. Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Golf. Der Golf ist natürlich erheblich schneller wie der Traktor. Und diesem Golf wiederum nähert sich ein noch schnelleres Fahrzeug. Und dann hat, also, und die möchten jetzt beide diesen Traktor überholen. Dann hat das Fahrzeug Vorrang, das am ersten ausscheren muss. Ja, also wenn der Golf zuerst am Traktor dran ist, dann hat der Vorrang zum Ausscheren. Der Grundsatz, den ich jetzt gerade erklärt habe anhand des Beispiels, gilt nicht auf Autobahnen, da dort die Geschwindigkeiten erheblich höher sind. Das heißt, da muss man dann wieder sich so verhalten, dass der nachfolgende Verkehr einfach nicht behindert wird. Ja? Also man muss gucken, abschätzen und dann lieber noch kurz ein paar Sekunden drin bleiben und dann erst zum Überholen ausscheren. So, das war der Satz 1. Dann Satz 2. War ja die Frage nach dem ausreichenden Seitenabstand zu den Verkehrsteilnehmern, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Normalerweise reicht da ein Meter aus. Bei Fußgängern muss es mindestens ein Meter sein, bei Fahrrädern mindestens ein Meter. Wenn man jetzt natürlich sieht, dass es schwankende Fußgänger oder unsichere Radfahrer sind, dann ist der Sicherheitsabstand natürlich, der Seitenabstand natürlich höher zu wählen, um hier jegliche Gefährdung von diesen Verkehrsteilnehmern auszuschließen. Weil mit dem Auto ist man meistens stärker als diese, und genau deswegen sollte man sich da überlegen, wie weit man ranfährt oder eben nicht. Und entgegenkommende Fahrzeuge, da ist auch mindestens ein Meter Abstand zu haben, und die dürfen nicht gezwungen werden, zum Seitenstreifen hin auszuweichen. Das heißt, die Fahrspur vom Gegenverkehr muss so breit sein, dass das noch passt. Ja? Dann kommen wir zu Satz Nummer 3 und 4. Der Satz 3, der hat ja gesagt, wer überholt, muss sich so bald wie möglich wieder rechts einordnen. Und der Satz 4, wer überholt, darf dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindern. So, Satz 3, das baldige Einscheren, heißt, ich muss allerdings so viel Abstand haben, dass ich nicht demjenigen in seinen Sicherheitsabstand reinfahre, den ich überholt habe. Ja, also wenn derjenige, den ich überhole, zum Beispiel 100 km/h fährt, dann sollte ich erst 50 Meter vor dem wieder einscheren, weil sonst der Sicherheitsabstand nicht mehr da ist. Oder ich muss kurz nachdem der Überholvorgang abgeschlossen ist, diesen Sicherheitsabstand wieder haben, also ein paar Sekunden danach. Diese Regel gilt nicht bei unter 25 km/h. Ja, also wenn der, den ich überhole, weniger als 25 fährt, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich auch innerhalb des Sicherheitsabstands wieder einscheren. Dann auf Autobahnen gilt das auch nicht. Ja, also da muss ich mich nicht so bald wie möglich wieder rechts einordnen. Da darf man also auf dem linken Fahrstreifen bleiben. Dann Kolonnenspringen, also das immer wieder in den Sicherheitsabstand des Überholenden hineindrängen, verstößt gegen einige Paragraphen, habe ich ja oben auch, also weiter vorne auch schon mal erklärt und kann mit einem Bußgeld bewährt werden, habe ich ja schon mal gesagt. Ein Beispiel hier, was ich gefunden habe aus der Rechtsprechung. Eine Kolonne fährt 40 bis 60 km/h und der Überholende muss sich wegen Gegenverkehr in eine 10 Meter lange Lücke drängen. Also dieser Überholende begeht eine Verkehrsstraftat gemäß § 315 Cäsar im Strafgesetzbuch und dieser Paragraph ist Gefährdung des Straßenverkehrs. Ja, weil der Sicherheitsabstand dann einfach so gering ist, wenn der sich mit seinem, na, sagen wir mal, 3 bis 5 Meter langen Auto in eine 10 Meter lange Lücke reindrängt, dass hier eben der Straßenverkehr gefährdet wird, also die Verkehrsteilnehmer. Das hat das Oberlandesgericht in Stuttgart mal so entschieden, dass dem so ist. So, dann kommen wir zum Absatz 4 Anton. Das Ausscheren zum Überholen und das Wiedereinordnen sind rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Wer es nicht weiß, Fahrtrichtungsanzeiger ist Bürokratendeutsch für Blinker. Und die Blinker müssen also nicht während des ganzen Überholvorgangs anbleiben. Das reicht, wenn ich die 3 Sekunden oder so vor dem Überholvorgang setze, dann gucke ich während die Blinken schon in den Rückspiegel und dann ziehe ich halt raus, wenn keiner kommt. So, Absatz Nummer 5. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf das Überholen durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden. Wird mit Fernlicht geblinkt, dürfen entgegenkommende Fahrzeuge nicht geblendet werden. Ich denke mal, das erklärt sich auch von selbst. Schall- oder Leuchtzeichen. Schallzeichen ist eine Hupe, also einmal kurz drauf. Leuchtzeichen ist das Aufblendlicht oder Fernlicht. Und man darf, wenn man das macht, niemanden blenden, weil dann würde man automatisch wieder gegen § 1 Absatz 2 verstoßen, wenn man jetzt einen Entgegenkommenden blendet. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn einige Autofahrer, die einen Blitzer gesehen haben, andere entgegenkommende Autofahrer davor warnen wollen und die aufblenden, dann verstößt man auch gegen 1 Absatz 2, wenn man da jemand blendet. Nach 5 kommt 6, wie wir alle wissen. Und der Absatz 6 lautet wie folgt nochmal. Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss die Geschwindigkeit an geeigneter Stelle ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen möglich ist. Hierzu können auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch genommen werden. Das gilt nicht auf Autobahnen. Satz 1. An Ampeln, wenn 2 Fahrzeuge am Linksabbiegerstreifen stehen und der rechte beschleunigt schnell, auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit verstößt er nicht gegen den Absatz 6. Ja, es wird ja nicht überholt, sondern es wird ja einfach nur losgefahren. Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. Der Satz 2. Langsames Fahren ist, wenn bei 100 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften über mehrere Kilometer nur 60 bis 65 gefahren werden. Also man könnte sagen, ja, wenn man hier nur knapp über die Hälfte von dem, was eigentlich erlaubt ist, fährt, dann ist man ein langsam fahrendes Fahrzeug. Das wäre hier zum Beispiel der LKW, der sich dran hält, außerhalb geschlossener Ortschaften. Wäre zum Beispiel so ein Beispiel für ein langsam fahrendes Fahrzeug. Weil die dürfen nur 60 fahren außerhalb geschlossener Ortschaften. Also über 7,5 Tonnen. Okay, dann weiter geht's. Satz Nummer 3. Seitenstreifen ist der Teil der Fahrbahn, der unmittelbar an den rechten Fahrstreifen angrenzt. Er ist nicht Bestandteil der Fahrbahn und kann befestigt und unbefestigt sein. Das war jetzt die Definition von Seitenstreifen, den man hier nutzen darf, um eben mehreren nachfolgenden Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen. Ja, dann kommt auch schon der 7. Absatz. Wer seine Absicht, nach links abzubiegen, ankündigt und sich eingeordnet hat, ist rechts zu überholen. Schienenfahrzeuge sind rechts zu überholen. Nur wer das nicht kann, weil die Schienen zu weit rechts liegen, darf links überholen. Auf Fahrbahnen, auf Fahrbahnen für eine Richtung dürfen Schienenfahrzeuge auch links überholt werden. Okay, ich denke mal, da brauchen wir auch nichts dazu sagen. Da gibt es jetzt nichts. Schienenfahrzeuge, klar, sind Straßenbahnen. oder irgendwelche Bahnen, die halt auf Schienen fahren. Und die darf man nur rechts überholen, wenn man es nicht kann, weil der Abstand, weil der Platz nicht genug ist, dann darf man es links machen. Okay. Naja. Nicht so schwierig. Absatz Nummer 8. Ist ausreichender Freiraum vorhanden, dürfen Radfahrende und Mofa-Fahrende die Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen. Ausreichender Freiraum, ja, das ist jetzt nicht, dass man gerade noch so durchkommt und vielleicht dann auch noch am Rückspiegel von einigen Fahrzeugen hängen bleibt mit seinem Mofa oder mit seinem Fahrrad. Nee, wir haben ja gesehen, oben, also ein Meter sollte es schon Abstand sein zu den Fahrzeugen, die man überholt. Und wenn man dann noch die Breite von seinem eigenen Fahrzeug dazu rechnet, kann man da nochmal einen Meter nehmen. Also sollten schon 2 Meter, so würde ich jetzt mal so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, sollten da schon Platz sein, dass man das machen kann. Wobei hier auch keine Verpflichtung besteht, dass die Kraftfahrzeuge, die auf diesem rechten Fahrstreifen stehen, ständig ausreichend Platz nach rechts lassen müssen, um eben den Zweiradfahrern das Vorbeikommen zu ermöglichen. Also das ist Quatsch, das muss nicht gemacht werden. Nur wenn dieser Platz eben vorhanden ist, durch Zufall oder sei es jetzt bewusst oder durch Zufall, dann dürfen die eben überholen. Warten heißt übrigens, warten ist eine verkehrsbedingte Fahrtunterbrechung, also zum Beispiel in einer Ampel, ja. Während Halten eine gewollte Fahrtunterbrechung ist. Okay, das nur noch mal kurz zu den beiden. Genau, dann schauen wir uns jetzt noch ein paar Bußgeldbestimmungen an, wie das denn ist, wenn ich jetzt mich nicht korrekt verhalte und das dann zur Ahndung kommt. Ich lese die mal einfach vor. Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. Das gibt mal saubere 3 Punkte und kostet satte 100 Euro. Sie überholten, obwohl sie nicht übersehen konnten, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war. Sie missachteten dabei die Überholverbotszeichen. Ja, also wenn man... Ach, und es kam zum Unfall, genau. Und es kam zum Unfall, kostet 4 Punkte, oder gibt 4 Punkte, 300 Euro Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot. Also, ne... Wenn man innerhalb vom Überholverbot überholt, einen Unfall provoziert, weil man zum Beispiel in der Kurve überholt hat auch noch, dann wird's teuer. Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts, ist ein bisschen günstiger, gibt keine Punkte und kostet 30 Euro als das außerhalb geschlossener Ortschaften. Sie überholten, obwohl die von ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholenden Fahrzeugs war. Also wenn dann hier der Überholvorgang, wie vor uns beschrieben, zu lang dauert, dann kostet es 80 Euro und 1 Punkt. Sie überholten mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter betrug. Ja, kann teuer werden. 4 Punkte und 120 Euro kostet das. Dann nächster. Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. Also wenn man zu knapp vorbeifährt an Fußgängern, Radfahrern etc., kostet das 30 Euro. Sie ordneten sich nach dem Überholen nicht so bald wie möglich nach rechts wieder ein. Kosten 10er, keine Punkte. Sie scherten zum Überholen aus und gefährdeten dadurch den nachfolgenden Verkehr. Kurze Wiederholung. Gefährden heißt ja, dass der Eintritt eines Unfalls nur noch vom Zufall abhing. Ja, das ist eine Gefährdung. Also derjenige konnte gerade noch so bremsen und nur durch Glück und Zufall ist da nichts passiert. Wenn man jetzt also ausschert und der hinter einem, der kommt mit erheblich höherer Geschwindigkeit an und kann es halt gerade noch und er packt es halt gerade noch so, dass er bremst und nicht hinten reinfährt, dann kostet das 2 Punkte und 80 Euro. Sie scherten zum Überholen aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Also hier, wenn hier bei einigen Autos der Blinker kaputt ist, in Anführungszeichen, oder kostenpflichtiges Extra ist, habe ich auch manchmal das Gefühl bei einigen, kostet es leider nur einen Zehner. Ja, kann auch einiges passieren. Okay, liebe Leute, das war's dann soweit für heute. Oh, das reimt sich toll. War nicht geplant. Ihr könnt wieder Kommentare hinterlassen auf der Internetseite pottnungswidrig.de. Ihr könnt mir gerne folgen auf ADN und Twitter unter @pottnungswidrig. Ja, genau. Hört bitte auch beim nächsten Mal wieder rein, empfehlt mich weiter und immer schön ordentlich bleiben.